Hier ist die Arbeitsgemeinschaft der illegalen Rundfunkanstalten Deutschlands. Angeschlossen sind Radio Wellenbrecher Konstanz, Radio Dreieckland. Hallo, hört ihr mich? Radio Wahnsinn Köln, Radio Zebra. Hallo. Bremen, Radio Klabautermann. Hier ist das Nachtradio von der Liga für Kampf, Freizeit und Magie. Wir wollen euch eine Stunde lang, hört ihr uns? Zuquatschen. Eine andere Art von Rundfunk. Über das unabhängige Senden der freien Radios. Ein Feature von Maximilian Netter. Mit Radio Dreieckland aus Freiburg. Radio Dreieckland soll leben. Radio Dreieckland ist. Ein Kommerz auf WHR. Die Bulle habe jetzt im Gelände angegriffen. Genug Leute, vielleicht Feuer, passive Widerstand kommt hierher, schnell verteidigt Radio Dreieckland. Wenn genug Leute dort diesen Sender jetzt für sich in Anspruch nehmen, dann setze mir das Ding durch, das ist überhaupt nicht zu stoppen. Radio Z aus Nürnberg. Wir machen uns keine Illusionen über die revolutionäre Kraft der Methode Radio. Wir wollen, dass Bayern den Wert der Arbeit, die wir leisten, schätzen lernen. Ja, ich hoffe halt schon, dass das anders wird wie die herkömmlichen Radiostationen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien untermauern mittlerweile die Wichtigkeit lokaler, nicht kommerzieller Medien. Radio Korax aus Halle an der Saale. Das Nachdenken über die Zukunft des Radios, das fiel ja vorher noch gar nicht. Radio Revolt. Momentan sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich einfach nur staunen kann. Freie Radios sind zuallererst real existierender Freiraum. Das Radio als einen Kontext an sentimentalen Klangerinnerungen. Und Pi-Radio aus Berlin. Dass Radio Wachen zu den süchtig machenden Drogen gehört, ist eine wissenschaftlich unhaltbare Aussage. Selbstorganisiert freies Radio mit einer eigenen Lizenz in Berlin, das scheitert nach wie vor dort an den medienpolitischen Realitäten. Das ist schon eigenartig, dass ausgerechnet die Hauptstadt nur kein freies Radio hat, aber europaweit eben Community Media gefördert werden soll. Sie senden trotzdem. So. Hat er mich jetzt rein? Na, jetzt ist es weg, der Desktop, ne? Jetzt bist du drin, ja. Lass ja mal versuchen, Steuerung Alt 1. Das ist Steuerung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Warte. Mach mal Steuerung Alt 1. Ein Musiker. Ein Studiogast. Ist das dieser Stressmusiker? Zwei Moderatoren? Nee, das ist hier Stefan. Und ein Telefoninterview. Bums, ist die Stunde voll. Boah, eins nur. Ja, ja. Freie Radios sind erstmal nicht kommerzielle lokale Rundfunkstationen. Ich glaube, dass die Rolle und Funktion freier Radios erstmal darin besteht, sozusagen ein Forum für andere Meinungen, andere Sichtweisen, andere Positionen zu öffnen und zu halten. Ga. Ga. Ga. Ga. Ja. Ja. Kapitel 1. Ja. Ja. Piratenradios in den 70ern. Nachdem es uns zu langweilig geworden ist, kleine Kinder zu fressen, Bomben zu legen, zu plündern und zu brandschatzen, Polizisten zu erschießen und ohne Licht Fahrrad zu fahren, haben wir beschlossen, mit Propaganda und Agitation das Volk aufzuwiegeln. Also wenn wir die ganz lange Vorgeschichte, die aber sozusagen in der Traditionsbildung freier Radios ja durchaus auch eine Rolle spielt, also mit Arbeiterradiobewegungen in den 20ern und den berühmten Thesen von Bertolt Brecht, wenn wir das jetzt mal außen vor lassen und sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg anfangen, spielt ja ganz entscheidende Rolle das Monopol der öffentlich-rechtlichen Sender im Rundfunk, das ja sozusagen eine Folge der alliierten Medienpolitik in den westlichen Besatzungszonen war. Relativ lange war das nicht so ein ganz großes Thema. Wo sich das verändert hat, war dann tatsächlich eine Folge der Bewegung 1968 und folgende, also vor allen Dingen die politischen, sozialen Bewegungen der 70er Jahre. Da es aufgrund von Verfälschungen für uns nicht möglich ist, über die herkömmlichen Medien das zu sagen, was wir denken, nehmen wir den schwierigen und gefahrvollen Weg des illegalen Sendens auf uns. Der Unterschied zu Printmedien war aber natürlich die andere gesetzliche Grundlage, dass man zwar einfach so eine Zeitung machen konnte, aber eben nicht einfach so Radio machen, weil es eben dafür eine Genehmigung brauchte und bis heute ja braucht, die es natürlich nicht gab. Das ging halt nur über, wie heißt das, über Piratenradios. hat dann von irgendwelchen ominösen Leuten aus irgendwelchen Ländern, wo es die Geräte gab, ich glaube Großbritannien oder so, diese gekauft, die Bausätze und dann zusammengelötet. Wir fragen jetzt nicht mehr länger um Erlaubnis. Ein Stück Radio-Utopie einfach genommen. Für alle, die sich jetzt erst bei Radio Wendland eingeschaltet haben, wir sind also hier auf dem Platz von der Kultstätte 1004 in der Freien Republik Wendland. Es sind wahrscheinlich schätzungsweise etwa 2000 Leute. Sie sind total eingekesselt, umstellt von mehreren Reihen Polizisten. Reiterstaffeln sind da, Panzerspähwagen, Wasserwerfer, Hubschrauber kommen manchmal in ganzen Schwärmen an, um uns zu erschrecken. Hier ist Radio Eulenspiegel. Auf 101 MHz. Wir versuchen jetzt hier so lange zu senden und zu erzählen, was los ist, ne? Aber das scheint jetzt hier massiv loszugehen. Es sieht so aus, als ob sie uns mit den Knüppeln runterprügeln wollen. Die Abräumaktion weiter, die nähern sich immer mehr hier dieser Mitte, ne? Ich bin jetzt dabei, hier ein Loch zu graben, wo ich dann das Mikrofon verstecken werde, wenn wir nicht mehr weiter senden können. Da wir uns jetzt die Möglichkeit gegeben haben, werden wir berichten, was uns betrifft. Realitäten und Utopien. Besetzte Häuser sind Versuche unserer Selbstbestimmung. Wir können nicht leben, wie wir wollen. Wir müssen kämpfen. Neofaschismus und Staatsautorität sind Versuche, unsere Utopien real zu zerstören. Wir lassen uns nicht zerschlagen, nicht erpressen und auch nicht konsumieren. Wir beginnen mit der realen Utopie. Wir senden trotzdem. Kann sein, dass wir vielleicht für den Anfang einen Song haben, der nicht live ist. Aber in der Regel versuchen wir eigentlich alles live zu machen. Das heißt, wir werden das gleich noch klären mit dem Stefan. Also Stefan, du kannst ja immer selber aussuchen. Hier hast du ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, sehen tust du uns ja. Kannst aber auch hier drinnen Platz nehmen, aber das könnte dann ein bisschen enge werden. Nee, das ist, also wäre für die Stimmung vielleicht sogar ganz gut, wenn du hier bist, oder? Was denkst du? Es war in den späten 70ern ja im Grunde eine Selbstverständlichkeit, dass es diese notwendigerweise illegalen Radioversuche fast in jeder größeren Stadt, zumindest in der Bundesrepublik, gegeben hat. Die allermeisten Projekte davon sind wieder eingegangen. Die einzige Ausnahme, die wirklich auf Dauer überlebt hat, ist Radio Dreieckland in Freiburg, wo eben die nahegelegene französische Grenze zugute kam, wo ein zwar nicht legaler, aber eben geduldeter Sendebetrieb über längere Zeit möglich war und dadurch sowas entstehen konnte wie eine regelmäßige Praxis. Und das war dann ein Modell, was tatsächlich ein ganzes Jahrzehnt überdauert hat, bis es dann Ende der 80er auch eine legale Grundlage dafür geben konnte. Hua. Hua. Xia. Xia. Sa. Sa. Kapitel 2. Radio Dreieckland. Ah. Ah. Freiburg, 2. August 2011. Andreas Reimann. Ja, das ist unser Sendestudio. Das ist jetzt im Moment verlassen. Trotzdem läuft was. Ansonsten wird es natürlich auch genutzt zur Vorproduktion. Und früher haben wir das alles mit Kassetten gemacht. Also dieses Kassettengerät, was da steht. Kassette 2 steht drauf. Früher gab es eben noch ein Kassettengerät, Kassette 1. Das war bis Ende der 90er so der Standard. Das war ja auch so ein bisschen die Idee, dass es mit Kassette auch einfacher ist für die Leute von außen. Und Ulf Fiedler. Ich habe einige Erlebnisse aus der ganz frühen Zeit, wo man wirklich mit dem Kassettenrekorder in den Wald gestiefelt ist und diese 15-Minuten-Sendung machen musste, immer unter dem Verfolgungsdruck der Peilwagen. 15 Minuten war eben die Zeit, die man angenommen hat, innerhalb derer man noch nicht gefunden wird, um dann wieder ganz schnell die Antenne und andere Sachen einzupacken und wieder zu verschwinden. Das war die erste Etappe, direkt in der Zeit der unmittelbaren Auseinandersetzung von Wiel und anderen Atomprojekten. Dann eine zweite Phase, wo ich regelmäßiger dabei war, wo wir dann die Möglichkeit hatten, aus dem Elsass rauszusenden. Also als es eben von Frankreich aus legal möglich war, ja, sind eben viele mit dem Auto rübergefahren und haben von da aus gesendet. Und trotzdem hat man eben festgestellt, es ist einfach total weit weg. Es ist mehr als eine Autostunde nach Colmar. Und das, was jetzt eben so klasse ist, dass man hier mitten in der Stadt ist und die Leute einfach vorbeikommen können und man einfach nah dran ist an den Leuten und an dem, was in der Stadt passiert, das war da halt nicht möglich. Und von dem her haben trotzdem die Leute in Freiburg weitergemacht und quasi sich der Verfolgung durch die Polizei ausgesetzt und von hier aus gesendet. Dann gab es ein wunderschönes Erlebnis, was ich hatte bei der ersten Sendung aus Freiburg, genau von hier, wo ich im Elsass war, sozusagen Studio 2 gespielt habe. Das war dieser Radiofrühling, also wo wirklich eine Woche lang gesagt wurde, wir senden jetzt hier aus Freiburg und wir senden sogar öffentlich, wir zeigen uns öffentlich, wir stehen hin und sagen, wir sind von Radio Dreieckland. Und das endete eben hier auf dem Gelände mit einem großen Polizeieinsatz. Das war 85. Hier ist Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden ab jetzt aus Freiburg. So begann die Frequenzbesetzung von Radio Dreieckland. Seit 8 Jahren sendet das freie Radio aus dem benachbarten Frankreich. Jetzt will sich der alternative Sender sein Recht nehmen, auch aus der Bundesrepublik zu senden. Denn von der baden-württembergischen Landesregierung erhielten die Radiomacher keine Lizenz. Die Rechtslage ist eindeutig. Die Landesregierung will den Sendebetrieb nicht hinnehmen. 5 Tage lang konnte Radio Dreieckland unbehelligt senden. Heute griffen Polizei und Staatsanwaltschaft ein. Sie durchsuchten den illegalen Freiburger Sender. Dabei wurden Teile der Geräte beschlagnahmt. Der Sender informierte während der Polizeiaktion, die heute Nachmittag gegen 17 Uhr begann, aus einem zweiten, geheim gehaltenen Studio. Dabei wurden die Hörer aufgerufen, zu dem ehemaligen Fabrikgebäude zu kommen, in dem Radio Dreieckland untergebracht war. Ich hatte nur irgendwie die Plattensammlung von Woodstock, kann man ja eine ganze Menge draus spielen. Und dann wurde immer wieder angerufen, ganz aktuell, was gerade bei der polizeilichen Räumung und dem Versuch, den Sender zu finden und so weiter, passiert. Hier ist das zweite Studio von Radio Dreieckland. Wir senden weiter auf 101,7 MHz. Die Frequenz haben wir noch, obwohl wir nicht mehr wissen, was im Moment sich konkret abspielt im Hauptstudio, aus dem wir heute am 6. Tag aus Freiburg senden wollten. Ja, hier Radio Dreieckland. Die Bulle haben jetzt das Gelände angegriffen. Wir sind genug Leute, wir leisten vorerst. Passiver Widerstand kommt hierher, schnell, verteidigt Radio Dreieckland. Der Sender kann jetzt nur auf Studio 2 weitersenden, ja. Ulf gibt es weiter durch, ich bin gerade noch ans Telefon. Und das war dann ein Modell, was tatsächlich ein ganzes Jahrzehnt überdauert hat, bis es dann Ende der 80er auch eine legale Grundlage dafür geben konnte. Schau, die Sonne fällt in die Vogesen und die Nebel steigen aus dem Rhein. Es wird Nacht, mein Schatz, du komm, wir lösen diesen Tag ein bisschen auf in Wein. Heute wollen wir uns was Besseres gönnen, darauf habe ich mich schon lang gefreut. Komm, wir spitzen unsere Antennen, denn im Dreieckland ist Radiozeit. Am Freitag oder Samstag, 3:45 UKW. 101 MHz, das merkt ihr, mit Radio Grün gegen KKW. I. I. U. U. E. E. O. O. Kapitel 3. Die Rolle des freien Radios. Ga-ka-ga-nga. Ga-ka-ga-nga. Was haben die denn überhaupt zu bieten? Was können sie, was andere nicht können? Weil was wollen sie, was andere nicht interessiert? Das ist erstmal keine Legitimation. Ich glaube, dass die Rolle und Funktion freier Radios wie auch anderer linker Medien erstmal darin besteht, sozusagen ein Forum für andere Meinungen, andere Sichtweisen, andere Positionen zu öffnen und zu halten. Dass es auch darum geht, Raum für andere Diskussionen und Debatten zu fördern, die langfristig und oder auch punktuell Einfluss auf gesellschaftliches Denken und gesellschaftliches Handeln haben können. Ich finde es eben wichtig, dass genau sowas existiert, um eben diese Vielfalt oder diese Subjektivität auch zu ermöglichen, weil das eben in diesen, ich sag jetzt mal Mainstream-Medien, egal ob das private oder öffentlich-rechtliche oder sonst was für Modelle sind, weil das eben meist nicht vorkommt. Wir arbeiten an dieser Demokratisierung der Medienlandschaft ständig und es wäre wichtig, dass es mehr von uns eben gibt, genau aus diesem Grund. Ich meine, wir haben in Deutschland zum Glück keine Medienkonzentration in der Weise, wie es einen Rupert Murdoch gibt oder einen Berlusconi zum Beispiel, aber wir haben hier auch schon sehr viel Medienkonzentration und Medienkonzerne und allein von dem her gesehen wäre es wichtig, dass es viel mehr solche Community-Medien gibt, wo Leute, ohne dass sie irgendwie eine journalistische Ausbildung haben, Radio machen können und das sagen können, was sie zu sagen haben. Sie senden trotzdem. Und du denkst, es kommt beides über das Mikro gut, Gitarre und? Na so wahrscheinlich erstmal nicht. Wirst du ungefähr so sitzen? Dann würde ich es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr nach hier machen. Wenn du leise singst, ist es wahrscheinlich so besser. Okay. Wenn du laut singst, würde ich es hier runterziehen. Okay. Sitzt du neben mir? Nee, ich bin wahrscheinlich sogar oben. Wäre eigentlich cool, wenn du ein bisschen genau, wenn du ein bisschen selbst mit drauf achtest. Also wenn du jetzt eine laute, leise Geschichte hast, ziehst du dir ein bisschen hoch. Genau. Oh Mann, was ist denn das? Keine Angst, bei der ersten Sendung von Radio Z werdet ihr keine getragenen Klänge von Richard Strauss und keine Grußworte eines gerührten Frequenzbesitzers hören. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, Radio Z hat gar keinen Besitzer. Verantwortlich für die Sendezeit zwischen 17 und 20 Uhr auf 95,8 ist die Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Ihr könnt es aber auch unkomplizierter haben. Sagt einfach Radio e.V. und werdet möglichst schnell Mitglied. Sa. Ha. Ha. A. A. Kapitel 4. Radio Z. Nürnberg, 18. August 2011. Thomas Müller. Der Hintergrund, als der Verein gegründet worden ist 1985, war natürlich die Überlegung, dass man sagt, es gibt dieses Bayerische Mediengesetz, das Landesmediengesetz, was damals entwickelt worden ist und verabschiedet worden ist. Da hat man eben hier in Nürnberg die Idee gehabt, gut, wenn jetzt sozusagen ein Radio machen, ein privates Radio machen, gesetzlich möglich ist, dann sollte man das einfach tun. Das war schlichtweg die Motivation, dass man sagt, weg von der Geschichte, dass man hier illegale Sender hat und durch die Gegend gehetzt wird von der Polizei. Wenn man schon die formale Möglichkeit hat gesetzlich, dann lass uns da auch bitte sowas mal in Nürnberg probieren. Und Renate Pschau. Und es war einfach ganz schnell abzusehen, als die ersten Privatradios auf Sendung gingen, wohin das geht. Das war einfach für uns unhörbar. Am Anfang hat es noch den leichten Charme des Dilettantismus gehabt und dann war es eigentlich nur noch Kommerzgedudel. Die waren, ich weiß nicht, noch nicht lange auf Sendung, glaube ich, die ersten, aber die sendeten auf jeden Fall schon und es war ganz klar, dass wir einfach gesagt haben, es muss ja so ein bisschen Gegenöffentlichkeit und vor allem einfach ein Radio geben, das es wert ist zuzuhören. Die späten 80er waren dann die Phase, wo es so eine freie Radiobewegung in dem Sinne nicht mehr gab, wo es aber im Zuge der Herausbildung des dualen Systems durch die Einführung des Privatfunks auch an anderen Orten Versuche gegeben hat, ich sage jetzt mal Forum von alternativem Radio zu etablieren. Beispiele Radio 100 in Berlin und Radio Z in Nürnberg, was es ja auch heute noch gibt. Radio Z geht zwei Monate später auf Sendung als ursprünglich geplant und gleich ohne einen wichtigen Bestandteil seines Programms. Auf die schwule Welle, unseren festen Sendeplatz der Homosexuellen, werdet ihr vergeblich warten. Der Bayerische Medienrat, verantwortlich für die Vergabe des Programms und die Reinheit des Äthers, sah letztere durch unsere schwule Welle gefährdet. Ich denke schon, dass es also so der Boden, auf dem das entstanden ist, schon diese neuen sozialen Bewegungen waren. Das war einfach so eine Mischung aus allen möglichen Strömungen und aus allen möglichen Gruppierungen. Das war auch so ein bisschen die Gründungsidee, dass man es schafft, ein Medium für möglichst viele Strömungen und für möglichst vielfältige Meinungen aus diesem ganzen Bereich zu herzustellen. Ein Konzept von Radio Z ist ja auch immer der feste Sendeplatz gewesen, dass einfach bestimmte Zielgruppen oder Bewegungen oder wie auch immer feste Sendungen bekommen. Und die kamen natürlich alle, entweder aus der Frauenbewegung, Umwelt haben wir gar nicht so viel gehabt. Umwelt war gar nicht so, aber dann sicherlich viel in dem Umfeld von bestimmten Migrantenorganisationen, ja. Oder der damalige Stein des Anstoßes, der halt der Fliederfunk immer gewesen ist, also das Programm der Schwulen hier in Nürnberg, das war ja auch damals juristisch mit immer ein Punkt, wo wir halt die Probleme hatten, die Sendelizenz zu bekommen, am Anfang jedenfalls. Wahre Horrorvision muss bei einigen Mitgliedern des Medienrats allein die Vorstellung hervorgerufen haben, dass homosexuelle Themen die deutschen Wohnzimmer via Lautsprecher erreichen könnten. Nachwuchswerbung wurde den Redakteuren der Schwulen Welle unterstellt und der CSU-Abgeordnete Dr. Gerhard Merkel verstieg sich gar zu der Aussage: Wenn wir heute sagen, die Zielgruppe Schwule darf senden, dann kommen morgen die Lesben und übermorgen die Fixer. Na. Na. Za. Kapitel 5. Musikvielfalt im freien Radio. Hua. Hua. Das ist viel bei Öffentlich-Rechtlichen, dass dort schon Eingriff in die Musikredaktion gemacht wird, wie bei kommerziellen Radios. Und das ist eigentlich eine Frechheit. Also so eine Sachen wie John Peel würden dort nicht mehr gehen. Die sind vorbei. Natürlich sind wir damals ein bisschen anders aufgewachsen. Club 16 war eine legendäre Sendung, erst im Bayerischen Rundfunk im zweiten und dann als Bayern 3 kam, das jetzt nun ja auch nicht gerade für kritisches Programm bekannt ist, in Bayern 3. Das war einfach klasse. Das war tolle Musik, tolle Themen. Irgendwann war es vorbei. Früher gab es gutes Radio und dann gab es nicht mehr gutes Radio irgendwann. Und dann wollte man das selber machen. Ja, willkommen bei der Andi und Andi Show. Ja, guten Morgen. Hallo, hier ist Arne mit seinem Liedermacher-Magazin. Ist kein Futter mehr da, dann tanzen wir. Schauen wir uns gleich mal um in der 70er Jahre Underground-Musikszene Japans. Herzlich willkommen zum Sunday Service. Guten Abend und herzlich willkommen im Staubgoldradio. Ich mag ein Radio, was mir was vorspielt, was ich noch nicht kenne, oder Themen aufgreift, von denen ich noch nie gehört habe. Die muss ich nicht immer mögen oder die Musik ist nicht schön oder was, aber ich weiß, dass es das gibt, wisst ihr? Jero hat mir eigentlich heute versprochen, dass wir mal die Rollen umkehren. Ich bin mal richtig schlecht drauf und er übernimmt den Part des überdrehten, voll gut draufenden und so. Hm. Oh, Sommer im Neubaugebiet. Es ist halt formatfrei, ne? Und das ist natürlich ein großer Vorteil, ne? Gegenüber den ganzen Formatradios, die halt dann in den 90er Jahren sich so entwickelt haben oder auch schon Ende der 80er Jahre. Das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil, ganz klar. Diesmal besuchen wir den Subkontinent Indien und erforschen dessen psychedelische Funk-Szene der 70er Jahre. Willkommen zu Sand FM, die Sendung, die mit Sand auflegt. Mein Name ist Paul Orange. Bekannter von mir, der jetzt aufgehört hat mit seiner Progressive Rock Sendung, der hatte mitbekommen von einer Gruppe von Jugendlichen, die mussten immer mit dem Auto etwas in den Süden fahren, so 2 Kilometer außerhalb. Und die haben das jeden Sonntagabend um 22 Uhr gemacht, weil sie seine Sendung hören wollten. Weil wo kann ich hier Progressive Rock hören im deutschen Radiobereich? Außer bei den freien Radios. Ga. Ga. Ga. Ga. Ga. Ja. Ja. Und was Radiokunst angeht, da gibt es eben einfach schlicht im Öffentlich-Rechtlichen nahezu überhaupt keine Fenster mehr. Also da reden wir, wenn wir da über Radiokunst reden, nur noch über 3-4 Programmstrecken, die nachts irgendwann laufen, handverlesen sind und in der Regel auch gut sind. Aber im freien Radio haben wir da, wenn ich die Sendezeiten zusammenzähle, kannst du ein ganzes Radio draus machen. Da. Da. Na. Na. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Hua. Hua. Xia. Xia. Sa. Sa. A. A. Ya. Ya. Ra. Ra. La. La. Cha. Cha. Sa. Sa. Ha. Ha. A. A. I. I. U. U. E. E. O. O. Ga kan ga nga. Ga ka ga nga. Ja chan ja nya. Ja chan ja nya. Da tan da na. Da tan da na. Wa pa wa ma. Wa pa wa ma. Za chan za wa. Za chan za wa. Sha sa a ya. Sha sa a ya. Ra la sha sa. Ra la sha sa. Ha a. Ha a. Ha a. Ha a. Nochmal ha a. Ha-a. Sie senden trotzdem. einer Sonderinterview, aber dann auch für eine Wurzel fliegt. Okay. Da schauen wir mal, ne? Zack. Hast du dir jetzt schon ein paar Wagen bei dir? Zu was denn? Ist euch das nicht so hoch? So? Ja. Oh, guck mal, hier schon ein bisschen Sitzkasse. Da oben ist der Wagen. Weil. Was ist denn die nächste Sendung? Oder habt ihr noch einen Plane? Und es wäre halt cool, wenn irgendwo am Ende eurer Sendung Arne und Icke kurz durchhuschen können, wenn bei euch irgendwas passiert. Entweder Stefan spielt, würde dich das sehr stören, wenn hier beim Spielen mal jemand kurz durchhält. Ich kann einfach 3 Minuten vorher Schluss machen. Ja, aber Richie, wo bist du denn? Er sagt ja, ihn stört's nicht und am besten, ihr seid dann einfach noch sitzen und nach dem Jingle macht Arne wieder seine Spielermacher und dann spielt er einen Song. Hier sind wir also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende eine neue Weltordnung. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Verfassungsmäßig, vaterländisch, heilig, göttlich, auferstanden. Waschen Sie Ihr Auto. Wecken Sie Obst ein. Hacken Sie Holz. Decken Sie das Dach. Stricken Sie einen Pullover und zeugen Sie ein Kind. Es gibt Leute, die sagen, wenn die Vereinigung von Ost- und Westdeutschland in irgendeinem Sektor gleichberechtigt stattgefunden hat, dann bei den freien Radios. Und das drückt sich ja auch zahlenmäßig aus. Also in Relation zu etwa den Bevölkerungsverhältnissen sind die freien Radios aus Ostdeutschland deutlich überrepräsentiert. Guten Abend. Die Lage ist unverändert. Der Sozialismus ist in seinem Lauf einfach nicht zu bremsen. Die Ausreisewilligen offensichtlich auch nicht. Wir erst recht nicht. Und somit haben wir schon 3 verschiedene Richtungen. Erich Honecker tritt auf der Stelle, aber das mit Überzeugung. DDR-Flüchtlinge rennen gen Westen mit leeren Taschen, aber hohen Erwartungen. Und Vertreter der Basisbewegung springen im Dreieck zwischen Sammlungsbewegung, Opposition und Resignation. Im Grunde genommen also nichts Neues, wenn man nicht fürchten müsste, dass die Wiedervereinigung nun doch stattfindet, im Westen eben. Denn, wie gesagt, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Wollen wir auch gar nicht. In diesem Sinne noch einmal guten Abend am Mikrofon, Ilona Marenbach. In dieser Zwischenzeit, wo es die DDR schon nicht mehr gab, aber doch noch irgendwie die Grenzen existiert haben, konnte man halt ein bisschen Radio machen, ohne dass die Polizei sofort gekommen ist. Ich glaube, für die, die ganz unmittelbar 1990 begonnen haben mit diesen Projekten, ging es in der Tat darum, in der Zeit großer politischer Umbrüche, großer politischer Auseinandersetzungen, großer politischer Debatten selber ein Forum zu bekommen, ein mediales, wo man diese Debatten führen kann. Sa. Sa. Ha. Ha. Kapitel 6. Radio Korax. I. I. U. U. Halle an der Saale, 25. August 2011. E. E. A. A. Im weiteren Verlauf der Dinge, sagen wir mal so, spielte dann tatsächlich eine Unzufriedenheit mit der Neugestaltung der Rundfunklandschaft dann nach 1991 eine Rolle. Also das insbesondere im sich dann entwickelnden Sendegebiet des MDR doch eine sehr große Unzufriedenheit gehabt mit der Medienlandschaft da. Ralf Wendt. Ich komme aus so einem, wenn man so will, DDR-subkulturellen Umfeld, also genau mit so einem Verständnis von Selbstermächtigung auch im kulturellen Sektor und eben nicht Kultur als Service, sondern Kultur als soziale Praxis und auch politische Praxis meinethalben. So, das ist jetzt noch nicht das Radio. Ja. Warte mal, kurze Frage, wie ist denn das entstanden? Nochmal, war das Piratenfunk vorher oder? So, Leute so aus der Vereinigten Linken, damals so Thomas Kupfer und ein paar andere Leute, die haben gesagt, wir machen Radio. Die haben dann über Jahre mal Piratenradio gemacht, Veranstaltungsfunk. Ich weiß ja noch, die haben uns irgendwie vor 12 Jahren angerufen und meinten, ja okay, wir haben uns überlegt, wir finden das gut. Und haben hier so ein Gesetz, ob wir nochmal rüber gucken könnten, ob das Gesetz so okay wäre, wenn die das beschließen würden für Sachsen-Anhalt. Sobotnik war eine Zeitschrift, die im Umfeld von VL entstanden ist, Vereinigte Linke. Und da war der Gedanke, das müsste eigentlich auch eine Radiokomponente haben. Und dann sind Leute hinzugestoßen, die aus der Umwelt Politik kamen, die aus der Kultur kamen. Und dann ist das so peu à peu größer geworden. Schlussendlich war dann klar, es wären eh nur 3 Radios lizenziert in Sachsen-Anhalt. Wir fassen hier alles zusammen, was an Unterstützung da ist und haben dann irgendwie so einen riesen dicken Aktenordner abgeben müssen, um überhaupt lizenziert zu werden, weil auch Angst bestand natürlich, dass hier die Linksradikalen das Feld aufmischen und das kann ja wohl nicht sein, dass wir das auch noch fördern. Mhm. Naja, und hier machen wir dann so viel, wenn dann große Gruppen sind. Also die tagesaktuellen Magazine kommen eigentlich alle von hier. Und dann mit maximal 3 Mikros oder was? 1, 2, 3. Normalerweise sind hier 4, 5. Da sind noch 2. Ah, alles klar. Ja, und hier eigentlich manchmal noch ein 6. Wir haben halt ein Morgenmagazin, was anders tickt, was nicht so. Da hören einfach sau viele Leute. Bei dem bisschen Umfrage, was wir da gemacht haben, also wenn du das hochrechnest, das können dann schnell mal 15, 17, 18.000 Leute sein. Und dann bist du im relevanten Prozentbereich, wo dann der Wellenchef vom Jugendradio Sputnik sagt, verbietet seinen Leuten bei uns Radio zu machen, damit nicht noch mehr Leute zu Korax überlaufen. Das ist hier halt der Musikrechner. Also A, die ganzen Mitschnittsachen, die hier mitlaufen, findest du alle hier. Dann Archiv, also auch ein Riesenarchiv von allen Sendungen, die hier häufig gelaufen sind. Die letzten 2 Jahre, die anderen sind anders gespeichert. Also seht ihr ja, wie das halt riesig ist. Ich bin eigentlich zu Korax gekommen über eine Ausbildungsanfrage damals, da ich da Sprechwissenschaft studiert habe, wo auch so Sprechkunstsachen dabei waren und hatte selber Radioerfahrungen im Deutschlandradio, lustigerweise. Fand ich aber relativ dröge. Also das war natürlich schön, die eigenen Sachen, bla bla, so im Eitelkeitssinne, aber damals gab es schon den direkten Vergleich zu der Praxis, die eben gerade bei Korax gefahren wurde, also wo sehr viel ausdiskutiert wurde und sehr viel Radioreflexion auch stattfand. Korax ist ja als einer der wenigen freien Radios mit einer Vollfrequenz ausgestattet worden und musste darum jetzt dann nicht mehr weiter groß kämpfen, sondern es war dann einmal da. Und damit eben natürlich auch andere Voraussetzungen reflektieren zu können, was vielleicht bei anderen eher zu kurz gekommen ist. Also, ist ja halt ganz einfach. Also 19 Uhr jetzt los, also gleich. Der Screenshoner, ne? Jingle von T-Radio, Begrüßung von Herrn Boss. Und so ein bisschen, was heute alles so passiert. Dann kommt unser Musiker Stefan. Ja. Dann machen wir mit Stefan erstmal ein kleines Interview. Ja. Damit die Hörer wissen, wer eigentlich überhaupt da ist. Dann kommt wieder Musik. Und nach dieser Musik, um 19.15 Uhr ungefähr, wird Thorsten anfangen, sich mit dir und wir alle mit Ihnen zu unterhalten. Dann haben wir noch ein Telefoninterview, Musik und ganz zum Schluss machen wir nochmal ein Interview mit dir. Ra, Ra, La, La. Kapitel 7, Äther oder Internet. Sa, Sa, Ha, Ha, A, A. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Lokalradios bereichern ja tatsächlich unsere Rundfunklandschaft. Und das ehrenamtliche Engagement der Radiomacher muss man hoch anrechnen. Aber warum muss die Darbietungsmodalität über terrestrisches Signal stattfinden, wenn es doch eine kostengünstige, genauso effektive und vor allem zukunftsweisende Alternative gibt. Ja, wir sagen natürlich Internet auch, aber Radio, und zwar über UKW verbreitetes Radio, ist nach wie vor, das bestätigen ja auch, was weiß ich, Medienanalysen und so weiter, ein dermaßen flächendeckendes Medium, das kann aktuell und auch in den nächsten Jahren bei weitem nicht über Internetverbreitung aufgefangen werden. Deswegen ist es im Sinne einer demokratischen Beteiligung, aber auch einer publizistischen Vielfalt nach wie vor nötig, dass auch freie Radios über UKW verbreitet werden. Wenn du nur Internet anbietest und erfolgreich sein willst und viele Hörer erreichen willst, dann brauchst du auch die nötigen finanziellen Kapazitäten, um die Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Ja. Also Radio ist schon fett. Außerdem macht es einfach mehr Spaß. Brauche ich überhaupt nicht drüber zu reden. Letztendlich ist das UKW-Radio nach wie vor das praktischste, das billigste Medium. Sowohl für die Hörer als auch für uns als Sendemacher. Also es gibt die alten Leute, die sich total freuen, wieder so Radio zu machen, wie es früher war. Dann gibt es die neuen Leute, die muss man eher ranführen. Die fangen, die haben noch kein Gefühl für Radio. Meistens sind die so selbstzentriert, weil die vorher Internet viel zu tun hatten. Das ist mehr so eine Ego-Geschichte. Und auf EMA muss man denen so ein bisschen beibringen, dass sie es nicht für sich machen, sondern für andere Leute. Das ist immer manchmal ganz schwierig. Also, aber wenn, dann finden die das total cool. Also, die wollen auch alle kein Internetradio mehr machen. Die wollen halt UKW senden. Sie senden trotzdem. Milan, muss ich noch am Anfang ein Lied spielen, oder? Das wäre die Frage Stefan. Ja, bitte. Nee. Möchtest du gleich am Anfang, sozusagen nach der Anmoderation, gleich ein Lied spielen? Oder würdest du sagen, ach, eigentlich würdest du da lieber erstmal was von der Konserve hören? Naja, also ich finde, wir können, also wenn Anmoderation, das ist jetzt hier dieser Punkt zu. Ja, du wirst dann gleich nach der Begrüßung ersten Song spielen, nachdem wir dich vorgestellt haben. Ich glaube, 5 Nummern von mir reichen ja auch, oder? Ich meine, wie ihr wirklich wollt. 1, 2, 3, 4, 5, so wären es 6, kriegst du doch auch hin, oder? Okay, ja, auch hin. Na super, wunderbar, dann machen wir es so. Also gleich nach dem Jingle und Anmoderation legt Stefan los. Ha? Ha? Ah. Ah. Kapitel 8 Radiopolitische Rückschritte. Erinnert sei an die Festnahme zweier Redakteure des FSK in Hamburg, die mehrere Stunden wie Schwerverbrecher festgehalten wurden und die damit verbundene Verletzung jeder Form von Pressefreiheit während der Räumung des Bauwagenplatzes Bambule in Hamburg. Es gibt mehr Beispiele. Querfunk, das freie Radio in Karlsruhe, hatte eine Sendung vom Programmplan genommen, die mehrmals sexistische Inhalte gesendet und eine homophobe Musiksendung verteidigt hatte. Die Landesmedienanstalt von Baden-Württemberg setzte sich für die homophobe Sendung ein, ging vor Gericht mit der Begründung, es gäbe Zweifel an der Einhaltung der erforderlichen Zugangsoffenheit, und Querfunk verlor den Prozess und musste sich demnach diktieren lassen, was im eigenen Radio läuft. In Sachsen wurden die dortigen freien Radios mit einer Geldstrafe bedacht, weil sie einen Demonstrationsaufruf des Antifa-Infoportals Magdeburg verbreiteten. Radio Flora in Hannover wurde sogar mit der zweifelhaften Begründung zu geringer Einschaltquoten die Lizenz entzogen. Naja, und diese Liste ließe sich weiter fortführen. Es gab insgesamt zunächst mal medienpolitisch eine Entwicklung seit Anfang der 90er Jahre, dass Möglichkeiten für Partizipationsmedien peu à peu ausgeweitet worden sind. Also es gab immer mehr Bundesländer, wo es entsprechende rechtliche Regelungen gab. Also es gab sozusagen bis, ich würde sagen, etwa 2004, 2005 so eine Tendenz, wo es insgesamt doch immer Fortschritte zu erkennen gab. Das hat sich in den letzten Jahren medienpolitisch verändert. Von einem Ansatz, der sagt, die Zulassung von, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, bürgerbeteiligten Medien ist ein Element von Demokratie. Das war im Grunde Konsens bis in Kreise der CDU hinein. Das hat sich inzwischen verändert. Das ist kein förderungswürdiges oder erhaltenswürdiges Kriterium mehr. Während die Kommission die Empfehlung gibt, auf Europaebene genau das einzuführen im Sinne der Demokratisierung der Medien und der Zivilgesellschaft, macht die Bundesrepublik nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil. Und das müsste aber passieren. Ähnlich wie es in Großbritannien der Fall ist, wo also eine ganz gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen ist, die also den Community-Sektor extrem ausdifferenzieren gerade. Und wenn jetzt zum Beispiel der Ausbildungschef von BBC International sagt, wir müssten eigentlich schaffen, das in jedem europäischen Land sofort, da wo öffentlich-rechtliche Sender sind, Community-Sender zu etablieren, dann heißt das, dass sie ihre Grenzen kennen und ihre Funktionen genau kennen. Und das ist hier, glaube ich, einfach nicht der Fall. Summa summarum, wenn ich es durch das eigene Tun und auch durch die politische Forderung nicht schaffe, dass es zu einer bundesweiten Generalforderung wird und ein Generalverständnis wird, dann ist über kurz oder lang dieser Sektor auch existenzbedroht. Und dann ist das verschwunden, sage ich mal, weitestgehend. Zumindest für ein paar Jahre, bis sich wieder die nächsten ans Piratenradio setzen. Die Welt fährt wie eine beschwipste Putze mit dem Schrubber unter die Konvention und enthüllt die verborgenen Schweinereien, piekt in die verkommenen Gefühle, fördert zutage das schmutzige Heldentum. Schließlich rempelt sie gegen die teuren Möbel, wirft ein Kruzifix herunter, das in tausend Stücke springt, hastig aufgesammelt wird und auf den Misthaufen fliegt. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Welches Recht haben wir, euch die Ohren voll zu pumpen? Durch den Äther zu besetzen, dreimal in der Woche eine halbe Stunde, manchmal weniger. Und was kostet es eigentlich den Steuerzahler? Was kostet ein Peilwagen? Wie hoch ist der Stundenlohn eines Kripo-Beamten, der sich die Nacht um die Ohren schlägt, um Radio P zu suchen? Haben wir eine Botschaft? Sa. Sa. Ha. Ha. Kapitel 9. Pi-Radio. Berlin, 9. Juni 2011. Ah. Ah. Andreas Jeromin. Im Osten war ich eigentlich nur, wie heißt das? So informeller Jugendlicher heißt das, so ein bisschen so Punk und so Zeug, immer rum in den Kreisen KVU und Erlöserkirche. Und eine Band gehabt und Stress mit Stasi und sonst, was alles normal ist. Gefängnis und so ein Zeug auch alles. Deswegen war ja die Wende sehr schön und man dachte, man kann jetzt endlich das machen, was man sich immer gewünscht hat. Und Paul Motikat. Mich hat immer die Kommunikation interessiert, die Kommunikation ohne das Sehen. Also man sitzt in irgendeinem Raum, tut da irgendwas und jemand anders, was weiß ich, 10 Kilometer entfernt, sitzt in seinem eigenen Raum, in seinem eigenen Lebenszusammenhang und baut dort aber meinen Raum, in dem ich sitze, wieder mit ein. Und das alles nur übertören. Man hat ja sehr viel Westradio gehört. Am Anfang immer so eher diese BFBS oder also John Peel viel. Und ich glaube, SF Beat war ganz gut und Vias Treffpunkt. Und dann gab es halt, ich glaube, 87, ab 87 in Berlin so auch so ein Freiheitradio in West-Berlin. Das hieß Radio 100. Und das war natürlich, das hat mich geprägt. So wollte ich immer mal ein Radio machen. Einen wunderschönen guten Abend in Friedrichshain und Friedrichsfelde, in Pankow und am Prenzlauer Berg und nicht zuletzt in Kreuzberg und Zehlendorf. Die hatten sogar auch im Monat eine Sendung, die sie mit DDR-Leuten gemacht haben, also hier dieses Radio Glasnost. Wir begrüßen euch zur ersten Sendung von Radio Glasnost. Bevor wir mit den Beiträgen beginnen, zunächst ein paar Anmerkungen zu Radio Glasnost. Es ist der Versuch, aus der eigenen Suppenschüssel zu springen und zu schauen, was um uns herum noch so passiert. Und das ist gar nicht so einfach, gibt es doch gerade in Berlin genügend sogenannte freie Stimmen, die die DDR beschallen. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist es unser Anliegen, mit Radio Glasnost Projekte und Initiativen zu Wort kommen zu lassen. Hier können Bewegungen und kritische Diskussionen in ihrer Vielfalt reflektiert werden, ohne erhobenen Westzeigefinger. Die sind ziemlich schnell pleite gegangen nach der Wende. Ich glaube, bis 90 ging das nur. Und da habe ich halt auch ein paar Leute kennengelernt, die Radio machen. Und ich glaube, ich habe auch Sendungen da gemacht. Aber die sind dann nicht mehr gesendet worden, weil es dann auch schon pleite war. Naja, dann hat er mal so Piratenradio angefangen. Also so, da war ich noch nicht so der Freak. Also noch keine Ahnung von. Das waren dann eher so andere Leute und dann bin ich so reingerutscht. Schaltet das Radio doch mal um. Schaltet auf 101,1. Ihr werdet finden, wir sind die definitive Antwort auf Informations- und Musikgedudel, auf Hitscheiße der 70er, der 90er, der 50er, der 20er Jahre. Wir sind die Oase in der Medienlandschaft. Die fruchtbare Zone. Das einzigartige exotische Gewächs in Berlin. In dieser Wüste, in dieser Ödnis des Mediendschungels, wo dich die Hits erschlagen, die Informationen deine Ohren verstöpseln. Schaut euch die Welt an. Kriege, Elend, Hunger, Tragödien, Leid. Was bleibt übrig? Wo ist das bisschen Glück? Wo ist der Frieden? Wo ist der Spaß? Wo ist die Power? Die Leute, die Radio P, Radio im Prenzlauer Berg 1990 gestartet haben, das hatte natürlich in einem Stadtbezirk, der schon eine sehr lange literarische und subkulturelle Entwicklung mitbrachte, einen ganz anderen Hintergrund als etwa Radio Frei in Erfurt. Was sie aber sicherlich alle eint, war die Absage an die Modelle dieses Staatsfunks, wie er eben in der DDR präsent war, und gleichzeitig aber auch die Distanz zu so einem kommerziellen Hörfunkverständnis. Es wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, ein freies Radio zu installieren oder sich entwickeln zu lassen. Es gab diverse Strömungen. Das heißt, es gab einen sehr, sehr großen Pool an Menschen, die endlich mal im Radio auch sich beteiligen wollten, also Meinungsvielfalt mitgestalten. So, und nun zur Geschichte des Radios P, des Radio P in Berlin. Am 4. Mai 1990, erster Sendetag von Radio P. Man hat dann von irgendwelchen ominösen Leuten sich so Radios löten lassen oder hat aus irgendwelchen Ländern, wo es die Geräte gab, ich glaube Großbritannien oder so, diese gekauft, die Bausätze, und dann zusammengelötet. Aber das war immer anstrengend, weil es ging eher um die Technik und wo stellt man den Sender hin, und es ging gar nicht ums Radio machen. 12. bis 18. Mai. Es finden Gespräche mit der Post und dem Medienkontrollrat statt. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Erteilung einer Sendelizenz für Radio P sei derzeit nicht möglich. Bürgerinnen und Bürgerradios in der Medienlandschaft nicht vorgesehen. Radio P hat ja dann mit Pi Radio versucht, das legal zu machen, und hat einen Antrag gestellt auf Frequenz, und da hat man so mitgekriegt, das geht nicht. Und da hat man so diese Nische entdeckt, dass es in bestimmten Bundesländern dieses freie Radio-Prinzip gibt, aber eben halt hier in Berlin ist die Gesetzgebung so blöd. 23. Mai 1990. Zum ersten Mal wechselt Radio P den Studiostandort. Am selben Tag erfolgt ein Überfall eines Polizeikommandos auf die Schönhauser 5. Wobei mit deutscher Gründlichkeit gesucht und auch der Kühlschrank als möglicher Sendestandort in Betracht gezogen wird. Radio P sendet trotzdem weiter. Wir wurden auch gefragt, ob wir ein Konzept haben oder ob das nur ein Spaß ist. Wir danken auch denen, die gefragt haben. Wir danken übrigens auch denen, die die Bierflasche geworfen haben. Und wir danken denen drei vom FBI. Wir senden gegen Krieg, gegen Not, gegen Intrigen, Hexenwahn, schlechten Läume und Unterrichtsplätze. Und wir senden für Maria und ihren heimlichen Liebsten. Das ist das Ende einer kurzen Sendung. Wir kommen wieder am Freitag 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Wir danken dem Äther, das uns getragen hat. Wir danken einem jungen Mann aus dem Babylon, einem Gast, für seinen Schlüsselbund. Er kann schreiben an den Verein zur Förderung freier Radios in der Sretzkystraße 19a. Wir schicken den Schlüssel zu. Irgendwann ist dann die Polizei gezielt zu den einzelnen Standorten und hat die Sender abgegrast. Dann gab es halt so ein paar, die haben dann irgendwie wieder so theoretisch drüber diskutiert, wie man das ändern kann. Aber ich habe mit so einem Kumpel zusammen eine andere Nische entdeckt, das war Veranstaltungsfrequenz oder Kinofunkfrequenz. Das heißt, man konnte zu dieser Stelle gehen, sagen, wir machen eine Veranstaltung, und dann konnte man bis zu einem Monat Frequenz beantragen. Dann haben wir uns immer einen Finanzier gesucht, das waren meistens Volksbühne oder das Umfeld. Die haben Veranstaltungen gemacht, und dort haben wir dann angeboten, wir kümmern uns darum, dass das im Radio läuft. Und dann haben die uns das Geld dafür gegeben, wir haben Anträge gestellt. Das waren dann immer Projekte von einer Woche bis hin zu 4 Monaten, jeden Tag 24 Stunden. Das heißt, es war ein richtiges, eigenständiges Radio, wenn auch temporär. Auf diese Projekte, das letzte war Radio Einheit, davor Herbstradio, Kinofunk, Funkwelle, diverse Projekte, hat Berlin, wenn man das so sagen kann, äußerst positiv reagiert. Vor allen Dingen Presse, gab sehr viele Zeitungsartikel, aber man hat auch gutes Feedback von Leuten erhalten, die jahrelang kein Radio gehört haben und durch uns wieder zum UKW-Radio hören gekommen sind. Auch Leute, die durchs Radio hören, wieder zum Radio machen gekommen sind, weil sie gemerkt haben, das ist ja gar nicht so schwer. Ich gehe da einfach mal vorbei. Dann hatte sich durch diese Projekte so langsam wieder ein Pool an Leuten entwickelt, der Bock hat. Wir haben uns dann irgendwie Radiopiloten genannt und haben dann 4 Monate lang eine Veranstaltungsfrequenz bespielt. Das war schon richtig lange. Und das scheint wohl in Berlin so ein bisschen den Druck auf die MABB verstärkt zu haben, weil auch der offene Kanal langsam am Abkacken war. Und die haben sich dafür entschieden, so eine Mischfrequenz zu machen. Und das ist jetzt halt so der Stand, das ist die 88.4, da sind sozusagen der Träger, ist die MABB. Aber es können halt freie Gruppen oder Interessenvertretungen oder Kläne, wie nenne ich das, kleine Firmen, können da halt Frequenz beantragen und das wird dann immer einmal im Jahr bestimmt. Und wir sind da jetzt schon das zweite Jahr bei. Das erste Jahr war sehr hart, weil da viele sich beworben haben, die eigentlich gar nicht gesendet haben, also so nur so Playlisten. Und jetzt ist eben halt noch 2-3 freie Gruppen zugekommen. Dann muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir wollen schon mal irgendwann jeden Abend senden, wobei mit wir in dem Fall nicht nur Pi-Radio gemeint ist, sondern einfach freies Radio an sich. Also in Berlin gibt es eigentlich nur privat und öffentlich-rechtlich, aber es gibt nicht eine Gesetzgebung für Community-Radios in dem Sinne, wie es in manch anderen Ländern ist oder wie es die EU fordert. Also man kann einfach nicht ein Community-Radio beantragen. Politisch wäre es schön, wenn die Kannbestimmung aus dem Rundfunkstaatsvertrag, der für ganz Deutschland gilt, nämlich nicht kommerzielle Radios zu fördern, wenn die auch im Medienstaatsvertrag Berlin-Brandenburg aufgenommen wird. Darum geht es eigentlich schon seit Jahren. Dafür kämpfen freie Radiogruppen schon seit Jahren. Wir gehen immer davon aus, dass das auch scheitern kann. Also deswegen, wie heißt das so schön, arbeiten wir low mit ganz wenig Geld. Wir wissen nicht, wie lange die das machen. Wir wissen eigentlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass man freies Radio geschenkt bekommt und es wäre auch nicht sinnvoll. Also man muss schon so ein bisschen was dafür tun. Nur durch die Entwicklung wird so ein Radio auch interessant und bekommt seine eigene Geschichte. Und Berlin wird, wenn es mal ein komplettes freies Radio haben wird, einfach definitiv ein anderes haben, als es in München gibt oder in Hamburg. Und nur dann kann es auch funktionieren. Es gibt einfach kein Rezept für so ein Radio. Und unser ist halt einfach auch ein komisches Radio. Komischen Leuten. Sie senden trotzdem. Ja, dann weiß ich eigentlich, was machst du dann? Ja. Wunderbar. Alles klar. Also, sonst ich werde als dramaturgische Anfang einfach eben Mikro von ihm offen lassen. Also, redet nicht schlimm mit mir. Also, nee. Ich sag nur die Uhrzeit an, Jingle, lass aber das eh noch offen. Denk dran, die Mikros sind offen. Ja, es ist genau 19 Uhr. Das Studio ist hier schon brechend voll. Wir sind hier bei Pi-Radio. Pi-Radio 88.4 und 90.7 für Potsdam. Ja, wir fangen mal einfach mit einem Jingle an und dann geht das hier los. Sie hören 88.4. Kreatives Radio für Berlin. Hallo, hier ist Pi-Radio. Eine andere Art von Rundfunk. Ein Feature von Maximilian Netter. Sprecher Raphael Jouvet. Regie und Produktion der Autor. Mischung Maximilian Netter und Mario Weise. Betreuung Nathalie Singer und Martin Becker. Kreatives Radio. Wie geil ist das denn? Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2011.